Sätze sind doof. Alkoholfreies Bier ist auch doof. Mann, das stresst. Was soll das denn, was soll das denn, was soll das denn? Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Wenn ich so durch die Straßen geh, bleiben selbst die schönsten Frauen stehen. Ich bin geil. Was soll das denn, was soll das denn, was soll das denn? Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Steht ein Kuchen im Garten! Ich weiß nicht, ob der dahin gehört! Da steht ein Kuchen im Garten! Ich will ihn essen! Jetzt! Was soll das denn, was soll das denn, was soll das denn? Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Was soll das denn, was soll das denn, was soll das denn? Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ich hab den Arsch voll Arbeit, die ich gar nicht mag. Das ist eben so in der Bundesrepublik Deutschland. Yes.